Hallo, ihr hört die Berliner Runde und da das Format Herzblut Freiszene. Wir widmen uns der freien, performativen Kunst und Kultur in Berlin und sonst wo. Und das Ganze hört ihr auf UKW 88.4 in Berlin oder 90.7 in Potsdam. Oder im Stream auf fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg. Genau da seid ihr jetzt. Und am Mikrofon bin ich, der Makro, und der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Makro, schön wieder mal mit dir da zu sein. Vielleicht hört man uns ja auch zeitunabhängig per Podcast, oder? Man kann uns auch. Ja später auch sehen, also finden. Ja. Aber wir haben noch jemanden hier im Studio verlinkt. Ja, hallo Marco. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Thomas, hallo Marco. Genau, das ist heute schwierig. Heute muss man Marco und Makro auseinanderhalten, aber das kriegen wir hin. Also ich muss es auseinanderhalten. Ihr beide müsst anderes auseinanderhalten. Ja, Marco, wir haben dich eingeladen als Gast heute, weil wir wollen mit dir über den anstehenden Berliner Impro-Marathon reden. Warum und wieso, das erfahren die Hörer gleich, aber wir folgen unserer selbst aufoktroyierten Struktur und machen einen Rückblick. Rückblick auf den Mai. Habt ihr was geschaut im Mai, ihr Lieben? Habt ihr irgendwelche Kultur konsumiert? Ja, also jetzt wird's natürlich hässlich. Ich habe nichts gesehen. So nichts von gar nichts, weil ich einfach tatsächlich keine Lust hatte. Das ganze Online-Theaterzeug machte mir gerade keinen Spaß im Mai. So war's. Und Marco, wie geht's dir? Hast du was geschaut im Mai? Ja, ich muss auch zugeben, dass ich da im Online-Bereich immer gar nicht unterwegs war, zumal ja auch jetzt zumindest ab und zu das Wetter mal etwas schöner war und auch so einige Sachen tatsächlich jetzt langsam wieder nicht online, sondern offline möglich sind. Ich war tatsächlich in einer Ausstellung, in der Van Gogh-Ausstellung, ja. Aber das qualifiziert, glaube ich, hier nicht in den engeren Kreis, von daher muss ich das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Wir nehmen es als Kultur. Kultur. Ja, also absolut. Immerhin habe ich ja schon eine Show gespielt, weil wir hatten uns von Vier Gewinnt überlegt, wir spielen Samstag nach dem Lockdown. Und das war dann ja schon. Das haben wir auch tatsächlich gemacht und so eine kleine süße Open-Air-Show gespielt. Es hat auch mittendrin geregnet. Die Leute sind alle nicht gegangen, sondern waren auch begeistert, dass man sich sogar bei Kultur beregnen lassen kann. Und es war ganz fantastisch. Ja, dann stimme ich jetzt ein in das traurige Lied der bildschirmfatigen Kulturverweigerer. Ich habe nämlich auch nichts gesehen. Ich habe geprobt. Ich war tatsächlich im Mai arbeiten auf Proben, aber gesehen habe ich nichts. Ich habe auch nur gespielt, auch Online-Formate gemacht, aber ja, konsumiert gar nicht. Ich kann das so nachvollziehen. Ich wünsche mir so bald mal wieder vor Menschen auf einer Bühne zu sitzen, also irgendwie Live-Kultur zu sehen. Aber der Lockdown ist ja vorbei und die Kultur geht auf. Manche Arme sind schon geimpft. Also die Hoffnung stirbt zum Schluss, oder? Auf jeden Fall. Also die Geimpften werden immer mehr. Es passieren immer mehr Dinge draußen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir bald viel, viel mehr wieder sehen können. Ja, und tatsächlich arbeiten wir ja alle daran, dass wir mehr sehen können. Ich mache jetzt mal so eine Überleitung aus dieser traurigen Rückblickskategorie heraus in unser Hauptthema heute. Außer es will noch jemand was dazu beitragen, was er nicht gesehen hat. Gut, also unser Thema ist ja heute der Berliner Impro-Marathon, der im letzten Jahr Corona-bedingt ausgefallen ist, weil der hätte stattfinden sollen? 20. März, oder? Marco, korrigier mich. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, aber auf jeden Fall im Frühjahr, was ja, unser glaube, traditioneller Termin war, die 7 Jahre vorher. Und ja, dann der 8. fiel leider aus. Ja, nee, der wäre, glaube ich, im April gewesen. Ich mache Lügen. Aber es ist auch egal. Er konnte nicht stattfinden, weil normalerweise kommen da 40, 50 Spielerinnen, über 300 Zuschauer in der Brotfabrik Berlin für 10 Stunden zusammen. Und es ist schon ohne Corona immer eng und stickig, weil wir zwar viel lüften und viel an der Versorgung mit guter, frischer Luft und Klimatisierung arbeiten, aber es wird immer irgendwann hitzig und heiß und das wäre einfach Corona-mäßig, war das undenkbar. Und deswegen haben wir ihn abgesagt. Und in diesem Jahr wird es ihn geben, aber in einer anderen Form. Und darüber reden wir gleich. Aber bevor wir das tun, erstmal zu dir, Marco. Du hast nämlich etwas getan, was der Improvisationstheaterszene in Berlin, wie ich finde, einen mächtigen, ich will nicht sagen Tritt in den Hintern, aber so einen Energiebooster gegeben hat. Du hast nämlich irgendwann einen Facebook-Post gepostet und gesagt, liebe Impro-Szene, ich habe hier Geld für euch. Wer hat ein tolles Projekt, was er gerne umsetzen möchte? Und hast dich mit Projekten bewerfen lassen. Und mit allen Leuten, die ich geredet habe, die haben gesagt, was hat Marco getan? Ist ja toll, unfassbar. Also es waren sehr viele Leute einfach begeistert, dass du gesagt hast, hier gibt es 10.000 Euro, bewerbt euch mit Projekten. Und die erste Frage dazu ist, warum hast du das getan, Marco? Ja, warum? Mal, warum? Warum nur? Ja. Erstmal finde ich es jedes Mal, ich meine, ich habe es ja schon 2-3 Mal gehört und auch in den Facebook-Posts ja auch in den Kommentaren gesehen, dass die Reaktion darauf doch sehr, sehr, sehr, sehr positiv war. Das will ich auch mal sagen, dass mich das unheimlich freut. Also das ist natürlich genau das, was ich mir auch erhofft hatte. Von daher schon mal sehr schön. Ja, aber warum habe ich das jetzt getan? Ich muss vielleicht dazu ein bisschen zu mir sagen. Ich bin also ein alter Impro-Theater-Spieler, hab also lange Jahre hier in Berlin Impro-Theater gespielt, bin der Sache sehr verbunden, habe da auch sehr viel persönlich rausgezogen. Sowohl an Spaß als auch so für mein sonstiges Leben und für Lebenseinstellung. Bin daher grundsätzlich sehr dieser Sache sehr verbunden. So. Und ich bin aber andererseits in der zumindest Corona-mäßig sehr glücklichen Lage, nicht auf Impro-Theater als Einkommensquelle oder überhaupt an irgendwelche Kunstformen als Einkommensquelle gebunden zu sein, weil ich nämlich in der IT-Branche arbeite, die halt in der Corona-Pandemie eigentlich gar keine Einbußen halt eben hinnehmen musste. Ich sitze hier sehr bequem im Homeoffice, kann fast alle Sachen machen, die ich ohne Corona machen kann. Und auch die finanzielle Situation bei mir hat sich nicht geändert. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass man nicht verreisen kann, dass man keine Kultur aktiv konsumieren kann, also auch mit geldmäßig eigentlich da keinen Abfluss hat, keinen Kulturabfluss hat, spart man unheimlich viel Geld und das Geld sammelt sich auf meinem Konto. Und ich dachte mir, verdammte Scheiße, da gibt es jede Menge Leute draußen, die jetzt einfach unheimlich unter dieser Situation leiden, die einfach teilweise gar nicht mehr ihre Kunst machen können. Und nicht nur, dass sie ihre Kunst nicht mehr machen können, sie verdienen auch gar kein Geld mehr. Weiß nicht, was am Ende schlimmer ist. Aber das Ganze ist schreiend ungerecht, aber irgendwie halt natürlich auch ein bisschen der Sache geschuldet. So. Und dann bin ich eines Tages aufgewacht und habe gedacht, scheiße, du musst da irgendwas tun, du musst irgendwie zumindest ein bisschen für einen Ausgleich sorgen. Und dann kam sofort die Frage, wie tun? Und dann habe ich mir überlegt, naja, in welchem Kunstbereich kenne ich mich wenigstens so ein bisschen aus, kann ich ein bisschen einschätzen, wo man was erreichen kann und kenne auch so ein paar Leute, über die man was erreichen kann. Und das war dann natürlich das Impro-Theater. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist jetzt eine sinnvolle Summe, die hier so ungefähr dem für mir ersparten, über dieses Jahr eingesparten beziehungsweise von mir leistbaren Betrag irgendwie zusammenkommt. Und ja, da kam ich eben auf diese 10.000 Euro. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was machst du jetzt damit? Wie gehst du jetzt dahin? Gehst du jetzt zum Bühnenrausch oder zu irgendwelchen anderen Protagonisten hier der Berliner Impro-Szene und sagst jetzt, ich spende euch 10.000 Euro, macht damit, was ihr wollt? Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber nach ein bisschen Nachdenken habe ich dann gesagt, naja, vielleicht kann man da auch das Ganze noch ein bisschen als impromäßigen Impuls aufziehen und halt einfach mal in die Runde fragen, was würdet ihr damit machen? Was habt ihr für Ideen? Und damit eben genau auch das zu befördern, was ja offensichtlich dann auch passiert ist, nämlich, dass die Leute sich irgendwie energetisiert gefühlt haben und ja, einfach ihre Projektmaschine oder ihre Denkmaschine, ihre Impromaschine angeworfen haben und kreativ geworden sind. Ja, das ist passiert. Ja, also ich kann auch noch mal bestätigen, dass ich das auch anderen Leuten aus anderen Städten erzählt habe und die auch ganz verblüfft waren, dass es sowas gibt, also dass das jemand tut. Und das war bei allen, wurde das total positiv aufgenommen. Ich habe nicht einmal irgendwas Kritisches nur dazu gehört. Ja, und es ist das passiert, was tatsächlich, ich denke, du dir auch erhofft, dass die Leute haben angefangen, darüber nachzudenken, was macht man mit dem Geld und wie könnte man was damit anfangen und so weiter. Und das war, ich glaube, ein ganz großer Impuls und auch ein Impuls für uns, also Makro, ich und noch andere Leute sind zusammen in dem Planungsteam für den Berliner Impro-Marathon. Und wir waren eigentlich so ein bisschen, es geht nicht, was wir da vorhaben, auch selbst mit gelockerten Corona-Bedingungen und so weiter. Und ja, du hast uns ja eigentlich auch aus so einem, also mich ganz persönlich auch aus so einem Planungstief herausgeholt, weil ich so dachte, ach, ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu planen, was dann am Ende nicht stattfinden kann. Und man hat sich Formate ausgedacht für das Streaming, damit das irgendwie online funktioniert und so. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen ein Tief auch Anfang, Ende des letzten Jahres irgendwie, wie soll das jetzt weitergehen und so. Und deine Aktion war auch einer dieser Punkte, wo ich so dachte, nee, es ist immer noch, Leute wollen das, was wir hier machen und Leute wollen das sehen und finden wichtig, was wir machen. Und was passiert hier und wie kann man das unterstützen? Und da hat tatsächlich dein Anstoß auch dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, gut, dann denken wir das jetzt groß, weil ich auch dachte, mit der Improvisationstheater an sich, das Improvisationstheater an sich hat ja das Problem, dass es nicht so richtig, wir sind ja keine richtige Kultur, ne, so keine richtige Kunst. Also ich habe Anträge geschrieben in letzter Zeit, aber ich wüsste keine Impro-Gruppe, die irgendwie jetzt vom Fonds Darstellende Künste oder irgendwas Geld bekommen hätte, weil wir halt auch nicht so richtig. Ja, uns fehlt so ein bisschen das Standing und ich finde halt auch allein diese Ansage, aber da kommt einer aus der Szene und sagt, hier ist Geld und dann machen wir was Großes damit, auch irgendwie so einen schönen Ansatz zu sagen, wir machen halt nicht 12-Stunden-Marathon, sondern wir machen einfach mal 24 Stunden Impro-Marathon. Theater, Theater, Theater. Ja, vielleicht da auch noch, sind mir jetzt noch zwei Sachen eingefallen, die vielleicht auch noch ganz, ganz interessant sind. Vor allen Dingen, das eine ist halt, dass auch von dem Timing her, das war also auch ein Punkt, wo ich, also ich beschäftige mich so privat hier relativ viel mit dieser Corona-Fortschreiten und der Impfstoffentwicklung und diesen ganzen Sachen. Und für mich war da im März eigentlich auch schon so sichtbar, dass das jetzt langsam mit diesem Impfen irgendwas bringt und vorwärts geht. Und für mich war eigentlich schon sehr klar abzusehen, dass ja so ab Sommer, früh, Spätsommer halt da auch wieder einige Freiheit kriegen würden, sodass also da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Habe aber andererseits auch gesehen, dass viele Leute auch in meinem Umfeld dieses Licht noch gar nicht gesehen haben und auch gar nicht glauben wollten, wenn sie es denn gesehen haben. Und ich dachte mir, verdammte Scheiße, wenn die Leute jetzt alle einschlafen, dann passiert im Sommer gar nichts und dann bleiben alle ihren Löchern hocken und verpassen die Chance. Und das war also auch vom Timing her so eine Sache, die mich dann auch bewogen hat, dazu das halt noch zu machen. Ja. Und der andere Punkt, natürlich auch das, was du gerade gesagt hast mit der Finanzierung der Impro-Szene, war natürlich auch noch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, naja, wenn ich denn schon Geld in den Kunstbereich spenden möchte, dann ist es natürlich auch gut, irgendwo zu spenden, wo es dann halt auch eine Wirkung hat und wo es nicht halt eben ja sowieso schon relativ viele öffentliche Förderungen gibt. Und da ist natürlich eben genau auch der Impro-Bereich auch was, wo man damit halt, zumindest waren das meine Gedanken, halt auch noch wirklich was bewegen kann. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt dem deutschen Theater irgendwie 10.000 Euro spende, dann werden sie sich wahrscheinlich auch freuen, aber dadurch wird wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht signifikant irgendwas bewegt werden oder Künstler mehr finanziert werden oder sowas. Ja. Und deswegen ging es mir also auch ganz explizit darum, dass halt also auch dieser Bereich da ein bisschen gestärkt wird und auch mal noch ein bisschen mehr wertgeschätzt wird, als er sicherlich jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wertgeschätzt wurde. Und vielleicht gibt es ja auch noch einen Impuls, dass das in Zukunft vielleicht auch noch mal öfter passiert und andere Leute da auch mit einsteigen oder auch vielleicht so eine Kulturverwaltung ein bisschen aufmerksamer wird. Das, ja. Aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Also ich weiß tatsächlich von Amsterdam, da gibt es einen da allerdings anonymen Spender, der jährlich in die Impro-Theater-Szene Geld spendet über eine Stiftung. Und da gibt es dann einen Stiftungsrat, der dann diese Gelder verteilt zu Projekten für also in jedem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Höhe das ist, aber zumindest fand ich das damals schon sehr erstaunlich, dass es das tatsächlich auch woanders gibt. Und man kann da immer mal gucken, vielleicht geht da noch was weiter. Ja, wir hoffen es, und tatsächlich steht der Tropfen hüllt den Stein, nicht wahr? Wir dürfen nicht aufgeben. Aber kannst du vielleicht noch was sagen, warum für dich das Improvisationstheater so wichtig ist? Also, weil ich weiß, du hast auch richtiges Theater gemacht, also mit Regie und Textbuch und so. Ja, Thomas, jetzt kann gleich wieder hier Mund auswischen für richtig, ja. Also ich sag dazu immer auswendig Lerntheater im Abgrenzung. Wenn ich jemand erklären soll, die Abgrenzung zwischen Impro-Theater und anderen Theater, sage ich immer Impro-Theater und auswendig Lerntheater, um halt da schon mal so die Fallhöhen nicht so entstehen zu lassen oder das zu machen. Impro-Theater, was hat mir Impro-Theater gegeben? Also ich habe tatsächlich mit Impro-Theater dann erst zum Theater gekommen, so richtig, und für mich war Impro-Theater, als ich das Anfang der 2000er Jahre für mich entdeckt habe, sowohl eine Challenge für mich, so auf so eine Bühne zu gehen und vor Menschen irgendwie zu sprechen, ohne mir vorher was klar zu sein, was, als auch so eine ganz große Befreiung, jetzt irgendwie Sachen ausleben zu können, die man sonst im normalen Leben nicht ausleben kann, Situationen sich auszusetzen, die man nicht aussetzen kann. Also jeder, der jetzt irgendwie schon mal Impro-Theater gespielt hat, weiß vermutlich, wovon ich rede. Und für mich war es aber jedenfalls eine ganz neue Sache, die ich vorher nie gedacht hatte, dass sie mir passieren kann. Und insbesondere denke ich, dass ich dem Impro-Theater einwohnenden oder zugrunde liegenden so Positivansatz. Also man akzeptiert, man sagt ja zu noch so bescheuerten Vorschlägen, die irgendwo kommen, und versucht sich damit konstruktiv auseinanderzusetzen und sieht, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, als so in seinem eigenen beschränkten Hirn normalerweise an Handlungsoptionen drin sind. Das ist eine Sache, die mir, meine ich, auch in meiner persönlichen Entwicklung, in meinem restlichen Leben einfach so viel Gutes getan hat, dass ich der Meinung bin, Impro-Theater, also eigentlich müsste jeder Impro-Theater spielen. Eigentlich müsste man es in der Schule lernen und man müsste jeden Menschen dazu verdonnern, so einen Impro-Kurs zu machen. Das ist wahrscheinlich jetzt Absolutheit eine unrealistische Forderung, aber ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Leute Impro-Theater spielen würden. So, Punkt. Dem kann ich mich auch nur anschließen und will dazu gleich mal einwerfen, dass das Projekt Impro macht Schule, was nämlich genau das tut, Impro-Theater in Schulen bringen und da hauptsächlich sogar in Schulen, die in problematischen Ecken sind, und die gehen da auch eher an Hauptschulen als an jetzt Gymnasien. Die haben den Integrationspreis des Landes Bayern dafür jetzt erhalten. Ach, sehr cool. Ja. Also deine Forderung ist nachweislich richtig. Genau, mehr Impro ist auf jeden Fall besser für die Welt. Mhm. Vor allem, wir sehen das ja auch immer wieder, dass sowas auch in Workshops oder auch tatsächlich in irgendwelchen Unternehmenskontexten oder auf Tagungen, Konferenzen ja immer wieder auch anwendbar ist und diese Haltung von, ja, ich nehme das an, was da kommt und gehe erstmal damit um, ja, eine sehr konstruktive ist, als immer Nein zu sagen und sich irgendwie ja, negativ dem entgegenzustellen. Ja, sehr schön, genau. Also ich glaube, dass Marco und ich, wir können das total nachvollziehen, weil wir ja auch in dieser Impro-Ideologie gefangen sind. genau. Das heißt also, was mich interessiert, du hast also dieses Geld ausgelobt. Wie war denn, wie viele, kannst du sagen, möchtest du sagen, wie viele Leute Projekte eingereicht haben? Also wie viele Leute sich um dieses Geld beworben haben? Ja, ich muss jetzt, also ich, die ganz genaue Zahl kriege ich nicht mehr zusammen. Ich meine, es waren 7 Projektanträge, die eingegangen sind. Und was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist, dass also wirklich alle diese 7 Anträge auch sehr weit ausgearbeitet waren und also schon sehr, sehr transparent waren, was da gemacht werden sollte, wie, in welcher Form. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine konkrete Erwartungshaltung hatte, aber ich weiß noch, dass ich sehr positiv überrascht war. Also teilweise seitenlange Beschreibungen gekommen sind mit Sachen, was die Leute sich für Gedanken gemacht haben. Also man hatte nicht nur den Eindruck, dass sich da jemand mal eine Stunde hingesetzt hat und irgendwie 3-4 Gedankenstriche zusammengeschrieben hat, sondern es war schon sichtbar, dass da also meistens auch ein Team dran gesessen hat von verschiedenen Leuten, die also sich gute Gedanken gemacht haben, um das, was da jetzt passieren könnte. Und ich muss auch sagen, das waren auch, also am liebsten hätte ich alle 7 gefördert. Also es waren auch ganz unterschiedliche Projekte, die es alle wert gewesen wären, das Licht der Welt zu erblicken. Und ja, ich habe mich ja dann am Ende auch nicht nur für 1, wie ursprünglich anavisiert oder angekündigt, entschieden, sondern mich dann am Ende sogar noch entschieden, ein bisschen Geld draufzupacken und dadurch 2 Projekte fördern zu können. Ja, weil das auch positiv überrascht hat. Ja, das ist auch noch, was man sozusagen laut sagen muss. Du hast am Ende ja mehr Geld gegeben, als du eigentlich anfänglich geben wolltest, um 2 Projekte zu realisieren. Also auch dafür nochmal ein großes Dankeschön, weil auch das zweite Projekt, ja, vielleicht magst du noch was dazu sagen, wird Impro in Parks geben für alle und jeden, richtig? Genau, ja. Also vielleicht auch da nochmal, vielleicht auch mal in die Ausschreibung nochmal zurückzugehen. Ich hatte mir halt auch überlegt, naja, nach welchen Kriterien würde ich dann diese Projekte auswählen, wenn sie dann kommen werden? Und ich fand das halt auch fair, so ein bisschen die Maßstäbe auch im Vorfeld transparent zu machen, damit diejenigen, die sich da dann auch mit beschäftigen und Anträge einreichen, halt auch im Prinzip so eine gewisse Ahnung haben, wonach sie dann gemessen werden müssen, was Chancen hat und was nicht Chancen hat. Und für mich waren eigentlich mindestens 2 Sachen ausschlaggebend. Das eine war, ich wollte also wirklich die Leute, wie ich ja schon gesagt hatte eingehend, die halt jetzt leiden und die halt Verdienstausfälle haben aus dieser Szene, den wollte ich einfach ein bisschen unter die Arme greifen, dass also da irgendwie Geld bei irgendwelchen Kreativen ankommt. Oder halt auch Spielstätten, ja, das ist auch so ein Punkt, der dann auch gerne vernachlässigt wird. Das ist halt eben, was ich, die Bühnen, die halt eben freies Theater ermöglichen, die brauchen wir jetzt nach dieser Pandemie und die müssen ja in der Zeit auch Miete zahlen, renovieren und. Das war also der eine Aspekt, der für mich ganz, ganz wichtig war, halt eben in die bestehende Impro-Szene rein was zu machen. Aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich eben dieses Impro-Theater für wichtig für die Gesellschaft halte, war auch eine Idee von mir halt eben, dass man dieses ja, diesen Impuls oder dieses Projekt jetzt verbindet mit etwas, was nach außen geht, also was raus in die Gesellschaft geht, was eben sagt, hey, wir sind hier, Impro-Theater kommt aus Corona oder weiß ich, mit Impro-Theater aus Corona raus oder wie auch immer. Jedenfalls, was jetzt also neue Wege eröffnet, und da habe ich mir überlegt, ja, was kann das sein? Und das wurde dann auch diese Grundidee wurde dann halt eben auch in einem Projektvorschlag aufgegriffen, zu sagen, okay, wir gehen an einem Wochenende an 10 verschiedenen öffentlichen Orten in Berlin, also wahrscheinlich Parks werden es wohl werden, gehen wir halt raus mit 10 Impro-Lehrern, die für jeweils bis zu 10 Schülern kostenlosen Impro-Workshop anbieten. Und halt da mit der Idee, das also A, vielleicht ja ein bisschen sichtbar zu machen, dass das halt eben passiert, nicht nur, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern auch 10 Impro-Lehrer aus unterschiedlichen Berliner Impro-Gruppen, Teams und so weiter, also auch so eine übergreifende, integrierende Geschichte für die Impro-Szene insgesamt und damit auch hoffentlich so eine Signalwirkung nach draußen, dass es halt eben auch außerhalb der Impro-Kreise, sage ich mal, wahrgenommen wird als Kulturangebot für alle Berliner. Und ich hoffe, dass auch viele junge Berliner vielleicht mit teilnehmen und auch solche, die sich vielleicht sonst nicht leisten würden oder die einfach sonst nie auf die Idee kommen würden, sowas zu machen. Zum einen und dann zum anderen auch natürlich dann vielleicht dadurch auch so ein bisschen weitere Nachfrage generieren bei denen, die halt eben diese Impro-Kurse anbieten und damit halt eben einfach dieses Thema Impro nicht nur als Kunstform, die jetzt konsumiert wird, dadurch, dass man zu einer Impro-Show hingeht, was natürlich auch sehr löblich ist, sondern auch das aktive Impro irgendwie zu fördern, dass man halt da neue Kreise von Menschen erschließt, die das halt auch lernen, ne, und sich dann auch mit identifizieren. Ja. Genau. Ja, sehr cool. Ja, das, ich glaube auch, das ist natürlich ein ganz großer Aspekt, dass Leute anfangen, Impro-Kurse zu machen und dann sich auch für die Kunstformen zu interessieren und sich das anzuschauen. Also man kann ja von beiden Seiten sozusagen oder von verschiedenen Seiten auf Impro kommen und ja, das mag die Idee auch sehr. Das war von den Gorillas, ne? Kam dieser Vorschlag mit denen? Der Vorschlag kam von den Gorillas, wobei halt eben die Umsetzung eben nicht nur von den Gorillas gemacht wird, sondern das wird halt ein interdisziplinär, stimmt nicht, aber ein gruppenübergreifendes Ding werden. Ne? Also das, ja, cool, halt da unterschiedliche Lehrer von unterschiedlichen Impro-Schulen halt angesprochen werden. Da halt. Und warum hast du dich für den Berliner Impro-Marathon entschieden? Als förderwürdiges Projekt? Jetzt. Jetzt haben, genau, wir ihn in die Ecke getrieben. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, nein. Genau, eben eins meiner Ziele war ja die bestehende Impro-Szene zu fördern. Spielstätten zu fördern, Menschen zu fördern, die halt eben an diesem kreativen Prozess teilnehmen und auch vor allen Dingen auch eine Nachricht an die Impro-Spieler zu schicken, hier, das ist jetzt nicht, dass Corona Impro-Theater tötet und das geht weiter, und ein Licht zu senden. Und der Impro-Marathon ist für mich in den letzten Jahren auch eigentlich so eine Veranstaltung gewesen, die jetzt jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, was ich sage, die Gesamtszene Berlins, die Gesamtimpro-Szene Berlins vorwärts bringt und zusammenbringt vor allen Dingen auch, und so eine Art, ja, Kondensationspunkt ist, wo viele gemeinsame Ideen entstanden sind, wo halt eben dieses ja, jeder spielt in seiner eigenen Gruppe und jede gute Gruppe macht auch irgendwie, bietet irgendwelche Kurse an, wo das eigentlich zusammengeführt wird und man sich als gemeinsam, als eine Bewegung versteht auch. Und das finde ich halt sehr, sehr schön als grundsätzlichen Gedanken, weil das ist aus meiner Sicht auch der Weg, wie Impro stark wird und halt immer mehr in das Gesellschaft halt reinfinden kann. Genau, von daher fand ich das halt sehr ehren, oder fühle mich sehr geehrt, diese Institution halt da auch mit weiter unterstützen zu können und dafür zu sorgen, dass die auch hoffentlich dann in den nächsten Jahren weiter stattfinden kann und eben diese Sachen einfach nicht einschlafen, sondern dass die guten Ansätze, die da waren, auf jeden Fall weitergetragen werden und im besten Falle natürlich auch sogar noch einen zusätzlichen Push jetzt erfahren durch Corona vielleicht. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube auch genau dieser, also wenn ich mir überlege, wie es beim ersten Marathon war und wie alle Gruppen so kamen und sich beäugten und dann hinterher wirklich so Gespräche waren wie, ach, lass uns doch mal was zusammen machen und ach, cool und schön, dass wir uns mal kennengelernt haben, wo ich so dachte, also ich habe halt viel in der Szene da auch angeguckt zu der Zeit, ich kannte also viele Leute von den Bühnen und dachte, warum kennt ihr euch eigentlich nicht? Also wir machen doch alle dasselbe. Und das ist tatsächlich, Jim Libby hat das mal gesagt, Festivals sind unsere Kongresse. Also für Impro-Spieler sind so Impro-Festivals ganz wichtige Austauschbörsen. Und so ein Festival hatte Berlin halt nicht. Wir haben ein ganz tolles Impro-Festival von den Gorillas. Aber das ist halt ein internationales, wo Leute kommen und man als hier ansässige Szene sehr viel sieht, sehr viel lernen kann, aber eben sich nicht wirklich trifft. Und der Marathon hat genau das gemacht, dass man eben zusammen 12 Stunden, 10 Stunden auf einer Bühne stand, geschwitzt hat und durch dick und dünn gegangen ist und hinterher gesagt hat, ah, mit dir habe ich Lust, mal noch weitere Sachen zu machen. Und das finde ich, was sich verändert hat zum ersten Marathon bis jetzt, dass so die Konkurrenz verschwunden ist unter den Gruppen, so in der Szene. Das finde ich ganz toll. Also, dass man viel mehr so, ja, Anfragen bekommt oder eben auch Leute, ja, mehr Austausch. Das finde ich ganz, ganz, ganz bezaubernd. Und deswegen ist dieser Marathon auch so viel wert, weil der, glaube ich, die Qualität auch der Improvisation in Berlin in den letzten Jahren echt gehoben hat, also vorangebracht hat und die Kreativität beflügelt hat. Und deswegen bin ich traurig gewesen, dass wir keinen gemacht haben letztes Jahr und bin so froh, dass wir jetzt einen richtig fetten machen, eigentlich den Marathon Plus. Ja, vielleicht, also ich weiß ja nicht, was hier in den anderen Sendungen schon besprochen worden ist, aber ich muss vielleicht auch mal an der Stelle hier nochmal ein ganz großes Lob an euch beide aussprechen, weil ihr seid ja nur neben noch ein paar anderen, aber sicherlich die ganz zentralen Figuren, die diesen Impro-Marathon aus der Taufe gehoben haben und vor allen Dingen auch über diese ersten 7 Mal jetzt ganz kräftig befeuert hat mit unheimlich viel individuellem Einsatz und Energie und sowas. Von daher vielleicht auch mal jetzt hier ein großes Dankeschön schon mal. Ja, danke. Ja, ja. Ja. Also tatsächlich sind da jedes Jahr Leute auch beteiligt und beschäftigt und wirken da im Hintergrund, also gerade auch das Team von der Brotfabrik, was da bei so einer Veranstaltung eben die undankbaren Sachen macht, also wenn er einer Bändchen kontrolliert in irgendeinem Durchgang, das ist jetzt kein Job, den man sich unbedingt wünscht, also hinter einer Tür an einem tollen Festival teilzunehmen und nichts davon zu sehen oder so, aber ja, ich glaube, also ohne Dominik hätte es vieles von dem Impro-Marathon in den letzten Jahren nicht gegeben, weil er einfach ein toller Planer und Organisator ist, aber ja, wir haben natürlich in dieser Sendung nicht darüber geredet, wie toll wir das gemacht haben die letzten Jahre, Marco und ich. Aber also es kommt sehr viel Dank zurück und das finde ich auch irgendwie ganz toll. Deswegen machen wir das auch. Und was ich halt sehr schön finde an der Möglichkeit in diesem Jahr ist, ich habe ja bei dir federführend auch den Antrag eingereicht für den Marathon, dass wir vor allem versuchen, sehr viel Geld von dem, was du zur Verfügung stellst, eben in die bei den Spielstätten zu lassen. Weil das, was du auch gesagt hast, für mich ganz wichtig ist, dass ein kleines privates Theater wie der Bühnenrausch, der eben auf einen Verein basiert und so, noch da ist, wenn dieses Corona-Zeug vorbei ist. Weil natürlich der sich auch nicht trägt mit einer 50% Auslastung oder einer 30% Auslastung. Und auch eine Brotfabrik, die natürlich vom Bezirk auch Unterstützung erfährt, muss aber trotzdem jeden Monat Miete bezahlen oder Fixkosten bezahlen. Und so deswegen finde ich diesen Ansatz, da ist Geld. Und mein Gedanke war von Anfang an, ja, lass ihn uns in die Spielstätten pumpen, weil es gibt nichts Schlimmeres als alle Künstler gerettet, aber keine Bühnen mehr da. Das wäre für mich ein Grauen. Und das finde ich erstmal ganz toll, dass wir da die Möglichkeit haben, eben diesen Orten, denen wir auch so viel verdanken. Also so eine Brotfabrik ist für mich halt auch ein Stück Heimat, was so Theater betrifft. Deswegen, ja, finde ich das ganz toll, dass wir das machen können und dass dann tatsächlich was übrig bleibt, wo einfach Geld da ist, wo sie wieder sagen können, ja, wir können unsere Anteil zu den Fördergeldern dazu schießen und so weiter. Ja. Genau. Also das war auch unser Wunsch eigentlich, dass wir auch so ein bisschen die Orte zeigen, weil die Idee wird sein, dass wir aus allen Orten immer Streams zusammenpacken. Das heißt, man sieht dann, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten, was gerade auf der Bühne der Brotfabrik passiert und dann schalten wir rüber live in den Bühnenrausch und dann schauen wir da eine Show an und dann eben vielleicht ins Teak oder wo auch immer hin. Also, dass man einfach auch ein bisschen nicht nur die Impro-Spielenden sieht, sondern auch einen Blick in die Orte werfen kann, wo gespielt wird. Und der Traum ist tatsächlich, und der scheint nicht so unrealistisch zu sein, dass wir Anfang Juli Live-Publikum, man mag es gar nicht aussprechen, Live-Publikum vor Ort haben werden. Und da du das ja so generös förderst, ist eben auch Geld da, dass wir ein richtiges Hygienekonzept mit Tests und allem anbieten können, sodass wir tatsächlich vor Ort sowohl die Spieler als auch das Publikum da reinlassen können, ohne schlechtes Gewissen und da tatsächlich, ja, vielleicht da so ein bisschen auch den Kickoff für Impro in Front auf Publikum wieder machen können. Das. Ja. Aber ich denke mal, daran werden wir uns auch gewöhnen, mehr Hybridformate, oder? Also Live-Publikum und Streaming. Das. Ja. Ja, das auch vielleicht reden wir mal ein bisschen über das, was so geplant ist für den Marathon. Wenn es dich interessiert, Marco, oder willst du dich überraschen? Auf jeden Fall. Nein. Ich bin brennend interessiert. Natürlich. Wenn ihr da schon was sagen könnt, dann nur raus damit. Ja, wir sind ja hier, um Werbung dafür zu machen. Also können wir auch was dazu sagen. Die erste Idee tatsächlich war 24 Stunden. Und wir haben uns jetzt auf eine Anfangszeit auch geeinigt. Wir beginnen mit Sonnenuntergang und wir enden mit Sonnenuntergang. Also es beginnt am 2. Juli 21.31 Uhr oder 32 und endet am 3. Juli 21 Uhr 31. Ne? So ist richtig. Ja. Da wird noch hart diskutiert im Orga-Team, ob überzogen wird oder genau. Und wir wollen einen Livestream anbieten, den man eben 24 Stunden anschauen kann. Das heißt natürlich für uns, dass wir auch so undankbare Impro-Zeiten haben wie 4 Uhr morgens und so. Aber ja, wir sind auf jeden Fall bereit, das Risiko einzugehen und wir werden 24 Stunden lang besetzen das Bühnenrausch. Im Prenzlauer Berg und die Brotfabrik. Also das sind die beiden Bühnen, die auf jeden Fall sozusagen die Grundfesten dieser ganzen Idee bilden. Zum einen, weil die Brotfabrik ja Heimat des Marathons ist seit Anbeginn und der Bühnenrausch einfach das Epizentrum der Berliner Impro-Szene. Also ist auf jeden Fall der Ort mit den meisten Gruppen oder wo die meisten Gruppen sich überschneiden, würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt natürlich ganz wichtige andere Impro-Theater, aber der Bühnenrausch so der für viele Gruppen so ein Heimat und deswegen werden wir das beides bespielen und dann sagt ja Marco schon, kommen noch andere vielleicht noch andere Locations dazu und mit dem Streaming-Salon namentlich Anne Sturm haben wir auch jemanden, der das dann zusammenfügt, sodass es im Internet dann auch sichtbar sein wird und so kann man dann 24 Stunden lang live entstehendes Impro-Theater von den Bühnen raussehen oder, und das haben wir auch den Gruppen teilweise freigestellt, vielleicht sogar auch über Zoom. Also das kann durchaus sein, dass sich Gruppen mit einer Zoom-Show dazuschalten. Das liegt auch daran, dass wir gesagt haben, wenn wir sowas Großes machen, dann wollen wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und schauen wir mal, ob Leute auch aus Deutschland, dem deutschsprachigen Raum, also vielleicht auch Schweiz, Österreich oder auch international dabei sein können, was natürlich für uns gut wäre, wenn 4 Uhr morgens ist es halt in anderen Ländern vielleicht schön abends, wo die noch eher Lust haben, Impro zu spielen, als hier die verschlafenen Berliner. Deswegen so ein bisschen die Überlegung, ob wir vielleicht irgendwelche Menschen aus den USA oder aus Südamerika oder Australien oder so noch mit dazuschalten. Ja. Genau, und wir haben die Gruppen alle angeschrieben, die wir auch kennen aus dem Marathon und eingereicht sind momentan, ich kann ja mal hier in die Liste gucken, 61 verschiedene, entweder Gruppen oder auch von Gruppen verschiedene Formate. Also es gibt einfach, wir haben gefragt, habt ihr Lust, irgendwas zu spielen? Also irgendwelche Shows zum Beispiel eingereicht wurden, Horror oder Shakespeare oder Tschechow oder eben auch Shows, die sonst spielen, also zum Beispiel Clubbekanntschaften, spielte meine Show, hat sich auch beworben oder ja, Gruppen wie die Improvisionäre, die auch jedes Jahr seit Anfang an bei dem Impro-Marathon dabei sind und immer in der Brotfabrik auch spielen, haben sich mit verschiedenen Formaten beworben Und da wird es also alles geben von, ja, Shows, die verschiedene Genres zeigen, Brecht oder Film Noir oder, ja, keine Ahnung, ich lese einfach gerade so ein bisschen quer, drei Blickwinkel, Dark Knight, Wolf im Schafspelz, also gibt es auf jeden Fall sehr viel an Genres oder eben auch, es wird ein Herald, zum Beispiel ist hier auch angeboten worden oder eben auch gruppentypische Shows. Und dann haben natürlich die Moderatoren und so wie es gerade aussieht, werden Dominik Schäfer und ich zumindest die Hauptmoderation übernehmen. Und wir haben uns auch überlegt, wir wollen so ein bisschen wieder auch herausfordern, die Spieler, vielleicht auch gemischte Teams. Und so soll es ein Bimpro-Battle geben, also Theatersport, Deutsch, Englisch oder eben auch Challenge Accepted. Damit hat Dominik sehr viel in der Überraschungsshow in letzter Zeit gemacht, also wo er einfach Spieler nach Vorgaben des Publikums zu Szenen herausfordert. Also es wird ein ganz buntes Programm geben und da freue ich mich auch drauf, weil wir tatsächlich versuchen, die Bandbreite nicht nur der Gruppen, sondern auch des improvisierten Theaters abzubilden, also vom Theatersport bis Genre-Shows, Kinoartiges und so. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir da so ein vielfältiges Programm bieten können. Ja. Ja, und das tatsächlich steht jetzt an, Dominik und ich, wir werden es jetzt zum ersten Programmentwurf mal verabreden und versuchen, diesen ganzen Wahnsinn in ein Programm zu werfen. Und dann müssen wir natürlich schauen, wer ist wirklich bereit, zu welchen Uhrzeiten das dann auch zu spielen. Das wird eine Herausforderung werden, aber zur Not improvisiere ich Gedichte zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wenn keiner mit mir Impro spielen will. Aber da muss ich jetzt mal, ich kannte die Zahlen und die Planung bisher noch nicht, aber ich muss jetzt mal sagen, für alle Leute, die hier zuhören, 60, nee, sogar 61 Acts, wenn man das mal so sagen darf, innerhalb von 24 Stunden, das ist schon mal eine Hausnummer. Donnerwetter. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein breites Angebot und ich denke auch, da ist für jeden was dabei. Da sind auch Musikformate dabei und so. Also ich bin da auch, das zeigt eigentlich wieder das, was wir ja auch vor uns besprochen haben, dass da so eine Energie in der Impro-Szene auch ist, die dann auch Lust hat. Also da gibt's dann halt auch Gruppen, die dann einfach mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Formate einreichen, bam, und sagen, hier, das können wir alles machen. Ob wir das dann alles auf die Bühne bringen, ist ja noch eine andere Frage, weil es vielleicht auch schön ist, dass ein Format eben mal 2 20-Minuten-Slots hat, um ein bisschen länger was zu spielen oder so. Aber man wird da eine riesen Auswahl haben und das finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, man wird eine große, also wir verlangen natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand tatsächlich 24 Stunden das alles anschaut, aber man wird in diesen 24 Stunden immer wieder reinklicken können in den Stream und immer wieder Neues und Spannendes erleben können. Und darauf freue ich mich eigentlich, dass da einfach eine riesige Bandbreite ist. Und wie gesagt, das sind immer so 20-Minuten-Slots oder 25-Minuten-Slots, so dass man da auch nicht jetzt 2 Stunden unbedingt einer Show folgen muss, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach immer mal wieder zwischen Freitagabend und Samstagabend da mal reinguckt und Spaß hat und dann, ja, kann man auch mal einkaufen gehen oder mal Mittagsschlaf halten oder so. Ja. Wow. Sollten ihn nicht herausfordern, der darf auch mal schlafen. Aber ja, ich sag mal so, er hat tatsächlich, er hält den großen Rekord von allen Marathons und ich wäre ein bisschen traurig, wenn er nicht mehr wenigstens reinklicken würde. Ja, und sonst ist noch überlegt, dass wir auf jeden Fall im Hintergrund versuchen, auch ein Zoom-Laufen zu haben, wo sich die Spieler immer mal reinklicken können, sodass es auch so eine Art Backstage gibt, wenn sie nicht vor Ort sind, sodass man einfach, weil das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben, was ich so wichtig finde, dass es diesen Austausch auch unter den Spielern gibt, die sich treffen und vielleicht auch ja Interesse aneinander entwickeln und so. Und da so ein bisschen im Hintergrund miteinander so Backstage-artig sich verabreden können. Mhm. Ja, und sonst gibt es da noch ganz viele Fragen zu lösen. Also wo, wann, wie, wer, was. Vielleicht geht auch was Open Air in der Brotfabrik, weil dahinter Haus ist jetzt eine Freifläche, die ab Juli bespielbar ist. Also Programm ist ja, wie gesagt, genug da. Wir müssen jetzt schauen, wie wir das anbieten und ob und wie wir Publikum in die Bühnen kriegen. Aber ja, da bin ich am meisten gespannt drauf und da freue ich mich auch riesig. Und dann werde ich wahrscheinlich an dem 4. Juli hauptsächlich liegen und schlafen. Das ist jetzt so mein Plan. Ja. Und auch überhaupt streammäßig, weil, wie uns Anne mal erklärt hat, ist, dass eigentlich die Streams, egal auf welcher Plattform wir das dann am Ende ausleiten, und wir werden es versuchen, halt eben Facebook, YouTube und was auch immer uns so einfällt, den Stream anzubieten, dass die Maximalzeit eines Dauerstreams 8 Stunden sind. Also es wird Pausen geben müssen, mindestens 2 Stück. Um den Stream neu zu starten, aber auch das werden wir irgendwie bewerkstelligen. Also es ist auf jeden Fall für uns sehr, sehr spannend und herausfordernd und aber das macht doch Spaß. Also das, was mich gerade so auch begeistert, dass wir da einfach ein ganz dickes Brett bohren. Das ist tatsächlich so. Tatsächlich auch mal Neuland betreten mit Technik und Impro und so weiter. Ja, das gefällt mir sehr gut. Kann ich noch eine Frage zur Technik jetzt stellen? Also ja, klar. Eher so zur Aufnahmetechnik. Ist das geplant, das jetzt statisch abzufilmen oder habt ihr da auch irgendwelche anderen Ideen noch, die vielleicht möglich sind, was ich mit mehrere Kameras oder Winkel schneiden, sonst was? Also, soweit ich das jetzt von der Planung her weiß, versuchen wir auf jeden Fall in den Bühnen, also Brotfabrik und Bühnenrausch so die Technik aufzusetzen, dass man mit mehreren Kameras mehrere Blickwinkel filmen kann. Also da hat uns Anna auch gesagt, dass sie dafür Technik hat, die sie da hinstellen kann, sodass wir da ein bisschen ja mehr als nur einfach Kamera drauf auf die Bühne. Und da werden wir auch tatsächlich, und das ist ja auch wieder sozusagen dank dir, haben wir ja auch Budget, um zur Not Technik auszuleihen und für die 24 Stunden eben dahinzustellen und dann auch in so bunt und man möchte halt vielleicht auch mal einen Blick in den Vorraum vom Bühnenrausch werfen können und man möchte vielleicht auch mal irgendwie auf den Vorplatz von der Brotfabrik filmen können und so. Das sind aber all die großen Fragen, an der wir noch dran sind. Also das mehr als das wissen wir auch noch nicht. Wow, das ist natürlich auch ein großer Schritt, ja, großartig. Ja, und wie gesagt, wir haben alle jetzt Erfahrungen gesammelt mit Streaming über die letzten Monate, aber so ein Projekt hat, glaube ich, keiner von uns bisher gemacht. Wer weiß, was da so passieren wird, aber wir improvisieren das einfach und schauen, wie wir da zurechtkommen. Also das wird auch spannend sein, wenn wir sagen, wir machen 8 Stunden Streams, ob wir halt nicht lieber, weiß ich nicht, auf Nummer sicher gehen und irgendwie 4x6 Stunden und dann lieber da eine Pause setzen oder so. Aber das sind alles Sachen, die zu besprechen sind. Wir treffen uns jetzt immer regelmäßig an Dienstagen zu unserem Planungsschurfix. Also wir sind jetzt wöchentlich tatsächlich auch in Vorbereitungsplanungen, die Marathonrunde, damit wir einfach genau all diese Fragen in den nächsten Wochen gelöst kriegen, damit es dann am 2. Juli auch reibungslos über die Bühne geht. Ja, Freunde, wir haben noch keine 5 Minuten mehr. Es geht dem Ende entgegen. Du darfst jetzt noch eine Frage stellen, Marco, wenn du möchtest. Die können wir noch schnell beantworten. Ansonsten leiten wir so langsam das Ende ein. Ja, nee, ich will keine Fragen stellen, möchte aber die Gelegenheit vielleicht nochmal nutzen, euch jetzt wirklich auch zu danken, dass ihr jetzt hier meinen vielleicht wahrscheinlich wichtigen, aber ja am Ende des Tages doch toten, im Sinne von totes Geld, Beitrag nehmt und zu etwas Lebendigem macht. Und ich finde, man kann schon hören, dass das was ganz Großartiges wird. Und ja, ich freue mich schon total. Danke dir, aber wir müssen dir eigentlich danken, dass du nicht darauf verstanden hast, dass es der Marco Brüders Gedächtnismarathon werden muss, sondern weiter der BIM bleiben darf. Von daher, du bist einer der angenehmsten Mäzenen, mit denen wir es je zu tun hatten. Wir können dir auch mal danken dafür. Sehr, sehr gerne. Und das bei eurer vielfältigen Erfahrung mit Mäzenen weiß ich besonders zu schätzen. Ja, vielen Dank. Danke, Marco, dass du da warst. Aber bevor wir das jetzt beschließen, diese Sendung, vielleicht noch der Ausblick. Also, weil eigentlich haben wir jetzt gerade über was geredet, was im Juli stattfinden wird. Aber habt ihr irgendwas, was ihr noch im Juni, auf was ihr noch hinweisen möchtet, ihr Lieben? Sehr cool. Ja, vor Publikum, vor echtem Publikum in diesem großen. Ja, großartig. Cool. Ja, schamlose Eigenwerbung, dann stimme ich in dieses Horn mit ein. Am Freitag gibt es live gestreamt aus Potsdam eine Impropedia mit Lee White und Imba Lori zu einem Expertenthema, was erst auf der Bühne verraten wird. Und was mich sehr freut, wir werden im Kuze sein, also im Studentischen Kulturzentrum in Potsdam und live aus dem Kuze streamen. Ich bin ganz aufgeregt. Mann, ich werde mal nach Potsdam fahren, um da live Theater zu streamen. Man kann es kaum vorstellen, wie das funktionieren soll, aber ja. Freitag. Gibt es noch was, was ihr nicht selber macht? Marco, hast du was? Guckst du dir was an? Ja, ich bin zugegebenermaßen jetzt von Impro-Theater. Jetzt kann ich nichts beitragen, aber ich werde in 10 Tagen, glaube ich, die erste Theaterveranstaltung wieder anschauen. Hier Freilufttheater im Berliner Südgelände, Shakespeare Company. Das wird ein Erlebnis, wird ein Fest sein, weil das wird auch für mich das erste Mal seit mehr als 1,5 Jahren sein, dass ich wieder Live-Kultur, Theaterkultur erleben kann. Und ja, ich hoffe auch bald wieder Impro-Theater. Ach, sehr schön. Shakespeare Company, ja, empfehlenswert auf jeden Fall. Ansonsten, ja? Ja, dann werfe ich noch ganz schnell in die letzten Sekunden noch das Exit-Strategie. Das ist wieder gestreamt aus der Brotfabrik, aber ist ein interaktives Livestreaming-Escape-Room-Krimi-Multiplayer-Gaming-Theater über Zoom. Und ja, solange es sich noch lohnt, von zu Hause sowas zu machen, macht das. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da könnt ihr sehr interaktiv die Menschen von A nach B, den Menschen von A nach B schicken. Genau. Das war's, ihr Lieben. Danke dir, Marco. Mir auch. Bleib gesund. Tschüss. Danke. Tschüss.